Das Geschehen in der Wirtschaft wird von Konkurrenz und Kooperation bestimmt, von Wettbewerb und Zusammenarbeit. Unternehmen konkurrieren gegeneinander um Marktanteile, aber innerhalb des Unternehmens muss Kooperation herrschen, sogar peinlich genaue Kooperation. Sonst würden die Autoteile nicht zusammenpassen, die Waschmaschinen auseinanderfallen, sonst würde es einmal an Rohmaterial fehlen, einmal an Arbeitskräften, einmal an Transportkapazitäten und so weiter. Aber nicht nur zwischen den Unternehmen herrscht Konkurrenz, sondern auch zwischen den Arbeitssuchenden. Um diese Konkurrenz einzuschränken, schließen sich die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu Gewerkschaften zusammen. Bleiben wir bei diesen eingebürgerten Ausdrücken, obwohl es ja die sogenannten Arbeitnehmer sind, die ihre Arbeitskraft und ihre Arbeit dem Unternehmen geben, und die sogenannten Arbeitgeber die sind, die die Arbeitskraft kaufen. Warum müssen die Arbeitnehmer aber ihre Konkurrenz einschränken? Ganz einfach. Wenn es mehr Arbeitssuchende als freie Stellen gibt, werden die Unternehmen diejenigen einstellen, die am wenigsten fordern, die sich mit dem geringsten Lohn zufrieden geben, die längste Arbeitszeit und die schlechtesten Arbeitsbedingungen akzeptieren. Freilich, wenn es mehr offene Stellen als Arbeitssuchende gibt, dann ist es umgekehrt. Dann müssen die Unternehmen um Arbeitskräfte konkurrieren und die Arbeitssuchenden können sich die Stelle aussuchen, wo sie den besten Lohn und die besten Arbeitsbedingungen angeboten bekommen. Doch das kommt selten vor. Warum? Die Konkurrenz um die Kunden zwingt die Unternehmen dazu, Kosten zu sparen. Denn die Kunden, die Konsumenten, werden von zwei gleich guten Produkten natürlich das billigere wählen. Um gegen die Konkurrenz zu bestehen, muss jedes Unternehmen also versuchen, billiger zu produzieren als die anderen. Daher werden in Produktionsbetrieben genauso wie in Dienstleistungsbetrieben arbeitssparende Maschinen angeschafft. Das Diktiergerät ersetzt die Sekretärin, der Bankomat die Bankkassierin, der Industrieroboter den Mann mit dem Schraubenschlüssel. Wenn ein neues Automodell ein altes ablöst, sind oft 10-20% weniger Arbeitsstunden für die Montage nötig. Dieselbe Anzahl Arbeiter kann also weit mehr Stück vom neuen Modell herstellen als vom alten. Das könnte positiv sein, wenn der Gesellschaft nun mehr Autos zur Verfügung stehen als früher. Wenn aber gar nicht mehr Autos verkauft werden können als vorher, dann wird ein Teil der Arbeiter überflüssig. In der Marktwirtschaft gibt's daher immer die Tendenz zu einem Überangebot an Arbeitskräften. Die Zeiten, in denen es Vollbeschäftigung oder Arbeitskräftemangel gibt, sind selten. Daher müssen die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sich zusammenschließen und vereinbaren, nicht weniger als einen bestimmten Mindestlohn zu akzeptieren, nicht mehr als eine bestimmte Anzahl Arbeitsstunden zu akzeptieren und so weiter. Sie erreichen das, indem die Gewerkschaften für eine bestimmte Branche mit den Arbeitgebern dieser Branche Verträge abschließen, die für die ganze Branche gültig sind, sogenannte Kollektivverträge. Sie erreichen das aber auch, indem sich die Gewerkschaften für gesetzliche Regelungen einsetzen, wie Arbeitszeitgesetze, Mutterschutz, Gesundheitsschutz und so weiter. Das wichtigste Kampfmittel der Gewerkschaften ist der Streik. Auch wenn dieses Mittel nicht oft angewandt wird, besteht die Macht der Gewerkschaften letztendlich darin, dass sie die Möglichkeit haben, Streiks zu organisieren. Wenn ein einzelner Arbeitnehmer sagt, unter diesen Bedingungen bin ich nicht bereit zu arbeiten, dann bietet das Unternehmen die Stelle halt dem Nächsten an. Doch wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich in einer Gewerkschaft zusammenschließen und gemeinsam auf ihren Forderungen beharren, können sie nicht gegeneinander ausgespielt werden. Um Streiks über längere Zeit durchhalten zu können, legen Gewerkschaften Streikfonds an, aus denen sie die Streikenden, die ja während des Streiks kein Gehalt bekommen, unterstützen. In der Marktwirtschaft können nur solche Unternehmen bestehen, die ihre Produkte auch gewinnbringend verkaufen können. Sie müssen Profite erwirtschaften. Und zwar nicht nur, damit ihre Besitzer sich Villen und Luxusjachten kaufen können. Sie müssen Gewinne machen, um investieren zu können, um den Betrieb zu modernisieren und möglichst auch zu erweitern, damit sie nicht von den Mitbewerbern aus dem Markt gedrängt werden. Daher muss jedes einzelne Unternehmen versuchen, seine Kosten möglichst zu senken, also mit möglichst wenig Arbeitskräften auszukommen und möglichst geringe Löhne zu zahlen. Daraus ergibt sich aber ein Problem. Wer soll denn eigentlich die Produkte kaufen? Dieses Paradox kann die Marktwirtschaft alleine nicht lösen. Ohne den gewerkschaftlichen Kampf um den Anteil der Arbeitnehmenden am gesellschaftlichen Reichtum gäbe es auf der einen Seite einen Berg unverkäuflicher Waren und auf der anderen Seite eine verarmte Masse, die diese Waren nicht kaufen kann. Doch die Konkurrenz zwischen Unternehmen macht nicht vor Ländergrenzen Halt. Und genauso wenig die Konkurrenz zwischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. In Zeiten des Arbeitskräftemangels werden Arbeitssuchende aus weniger entwickelten Ländern in die Industrieländer geholt. Unternehmen aus Ländern mit geringem Lebensstandard, niedrigen Löhnen und schlechter Arbeitsgesetzgebung drängen auf die Märkte. Unternehmen aus Ländern mit hohen Löhnen verlegen ihre Produktion in Billiglohnländer, vor allem solche Industrien, für die keine besonders gut ausgebildeten Arbeitskräfte gebraucht werden, wie zum Beispiel die Textilindustrie. In Ländern wie Bangladesch oder Thailand sind nicht nur die Löhne niedrig, man muss auch weniger für die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeiterinnen ausgeben, der Arbeitstag ist länger und auch die Bestimmungen zum Schutz der Umwelt sind lockerer. Und die Rechte der Arbeitenden, sich zu wehren, stehen oft nur auf dem Papier. Aber nicht nur Produktionsbetriebe, auch Softwareentwicklung wird in Schwellenländer wie Indien ausgelagert und sogar Dienstleistungen wie Lohnverrechnung oder sogar Kundendienst-Callcenter können heute übers Internet in jedem beliebigen Land der Welt betrieben werden. Die Konkurrenz unter den Arbeitnehmenden und Arbeitssuchenden ist heute international. Nationalistische Vorurteile können diese Konkurrenz nur verschärfen. Die billigen Turnschuhe aus Vietnam, das günstige T-Shirt aus Bangladesch, das billige Handy aus Korea scheinen für uns zunächst vorteilhaft zu sein. Doch je geringer die Löhne in China, je länger der Arbeitstag in Bangladesch, je gesundheitsschädlicher die Arbeitsbedingungen in Vietnam, je rechtloser die Arbeiterinnen in Honduras, umso stärker wird der Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen auch in den entwickelten Ländern. Mit dem Hinweis auf die Konkurrenz aus Übersee sollen die Arbeitnehmerinnen dazu gebracht werden, Verschlechterungen in Kauf zu nehmen. Wenn in anderen Ländern die Arbeitskosten viel niedriger sind, weil dort die Unternehmen den Arbeitenden keinen Beitrag zur Kranken- und Pensionsversicherung zahlen müssen, dann heißt es, dass wir uns unsere Sozialversicherung nicht mehr leisten können. Wenn hier verbesserter Gesundheits- oder Umweltschutz gefordert wird, dann heißt es, dass das den Wirtschaftsstandort gefährdet. Wenn anderswo Arbeiter und Arbeiterinnen nach Belieben eingestellt und gefeuert werden können, dann wird auch bei uns mehr Flexibilität eingefordert. Werden Arbeitsverträge zum Beispiel nur mehr befristet abgeschlossen, werden statt Fixangestellten billigere Leiharbeitskräfte beschäftigt, finden junge Akademikerinnen und Akademiker statt regulärer Anstellung nur schlecht bezahlte Praktikumsstellen. Darum ist es notwendig, dass sich die Arbeitnehmenden der ganzen Welt zusammenschließen und zusammenarbeiten, dass sie gemeinsam für ausreichende Löhne und menschliche Arbeitsbedingungen eintreten, gegen die Ausbeutung von Kindern, gegen Sklavenarbeit und für demokratische Rechte wie das Vereins-, Versammlungs- und Streikrecht. Das Wort für diese Zusammenarbeit der Arbeitenden heißt von alters her Solidarität.